Erik Kandl ist 9 Jahre alt, als er seine Heimatstadt Wien verlassen muss. 1939 emigriert die jüdische Familie Kandl in die USA. Später, als der Amerikaner Eric Kandel längst Weltruhm erlangt und den Nobelpreis für Medizin bekommen hat, nennt er die Verfolgung der Juden eine Triebfeder für sein Handeln. Ich wollte verstehen, wie kultivierte und intelligente Menschen an einem Tage Haydn, Mozart und Beethoven hören und am nächsten Juden umbringen können. Ernst Chris, ein wunderbarer Psychoanalytiker, den ich kennenlernte, sagte zu mir: Studiere Psychoanalyse. Wenn du verstehen willst, was Menschen antreibt, musst du den menschlichen Geist verstehen. Nachdem Kandel zunächst Geschichte und Literatur studiert und sich danach der Psychiatrie und Medizin zuwendet, findet er Mitte der 50er Jahre seine Berufung in der Neurobiologie. Indem er Spannungen im Gehirn misst, versucht er herauszufinden, welche Teile des Hirns am Speichern von Erinnerungen beteiligt sind. Vom Rednerpult aus bewertet er seine frühen Experimente heute kritisch. Innerhalb weniger Wochen gelang es uns, Elektroden in den Hippocampus einzuführen. Wir hörten das Boom, Boom, Boom des Aktionspotenzials. Niemand hatte das je zuvor gehört. Wir fühlten uns großartig. Wir tanzten im Labor herum, waren außer uns vor Freude. 2 inkompetente Anfänger hatten einen wichtigen wissenschaftlichen Erfolg erzielt. Wir fühlten uns richtig gut, bis wir uns plötzlich fragten: Was haben wir denn über das Gedächtnis gelernt? Fortan ändert Kandel seine Strategie um 180 Grad. Statt sich dem komplexen Gehirn eines komplexen Wesens zu widmen, untersucht er jetzt die denkbar einfachste Form des Gedächtnisses an einem denkbar einfachen Tier, einer Meeresschnecke. Die hat nicht nur wenige, sondern auch noch riesige Nervenzellen. Anhand der Schnecke gelingt es dem Wissenschaftler, Bahnbrechendes zu zeigen. Zum einen, wie das Gedächtnis auf der biologischen Ebene funktioniert, zum anderen, wie aus dem Kurzzeitgedächtnis jene Erinnerungen werden, die im Langzeitgedächtnis konserviert sind. Diese Erkenntnisse überträgt er auf den Menschen. Auch bei uns verändern bestimmte Ereignisse die Struktur des Gehirns. If the people go and see this movie, wenn die Leute sich diesen Film anschauen und sich am nächsten Tag daran erinnern können, liegt es daran, dass sich die Genexpression in ihrem Gehirn geändert hat. Das kann zu enormen Veränderungen im Gehirn führen. Jeder Mensch, der sich gerade diesen Film anschaut, hat ein etwas anderes Gehirn, weil jeder etwas anderes gelernt hat.